Und ich bin das musikalische Irrfahrt. Liederszene Mittelalter Teil 2 mit Fried Wandel, dem Erfinder der Mittelalterszene, und Andreas Beulenspiegel am Mikrofon. Heute mit den Bands Tippelklimper, Pipentit, Uhlenflug, Fabula, Adoramus und Scherbenhaufen. Das war nochmal Spielleute Tippelklimper et Chorus, aufgenommen in Prag von der Musikkassette noch. Ich habe noch eine, ein echtes Original, das habe ich von August Deibelschmidt geschenkt bekommen. Danke, August. Christian, nochmal Vision Mittelalter. Wir hatten das Thema schon immer mal. Was ist deine Vision Mittelalter? Was ist angekommen, was fehlt noch? Ja, die Vision war einfach, sich mal echt, wirklich in Echtzeit zurückzuversetzen, diese Zeit so zu tun, als ob das möglich wäre, um dann das Maximale rauszuholen an Inspiration, an Kraft, an Interesse und endlich das Mittelalter zu befreien von seinem finsteren Nimbus, weil das ist nur die eine Seite oder ein Viertel nur davon. Also es hat nichts mit Realitätsflucht zu tun gehabt? Aus der langweiligen Ostzone? Wieso? Goethe hat doch gesagt, wir sollen uns um die letzten 1000 Jahre kümmern. Da sollte man fit sein, rauf und runter zu hüpfen wie ein Eichhörnchen und Bescheid zu wissen. Und darin, das heißt doch auch, drin zu leben. Mal einmal ein Buch drüber lesen, ist ja langweilig, ist ja gar nichts. Ne? Also so sehe ich das. Okay. Wir hätten jetzt noch einen Live-Titel von dir, wieder auf den Dudelsack. Wieder so toll wie in der letzten Sendung. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Schulterst du das Gerät und bläst einfach rein? Ja. Tippelklimper-Musikanten beherrschten eine Unzahl von Instrumenten, vom Drumscheit über die Drehleier, Flöten aller Arten, Zink und Trompete. Hier auf dem Booklet der CD Ante Casu Peccati steht noch ein bisschen mehr. Das Drumschott, die Johannesposaunen, die Mopsfiedel, die Paradieschenkugeln, das Einhorn, vielleicht gibt es da sogar noch ein Zweihorn dazu, und ein Schnauzchen, Tambourin und Hirtenflötlein. Es fing ja damals an, die Instrumente nachzubauen. Das hatten wir in der ersten Sendung schon angedeutet. Die erste Drehleier wurde gebaut. Heute sind Leute wie Wim und Michel Bach recht geachtete Instrumentenbauer, die Dudelsäcke und andere Instrumente fertigen. Damals hat das angefangen. Wer hat die Baupläne besorgt? Wer hat das Know-how besorgt? Wo habt ihr euch umgehört? Also das ist heute nicht mehr zu recherchieren, glaube ich. Wo nun letztendlich was herkam. Man hat versucht, irgendwo Quellen zu öffnen. Aber lustig fand ich schon das, was du jetzt hast anklingen lassen, dass die Instrumente auch zum Teil selbst benannt wurden, weil kein Instrument handgemacht ist wie das andere. Und da kann man schon mal in Versuchung kommen, das Mopsfiedel oder irgendwie anders zu nennen, in dem Versuch, da was zu etablieren, was dann vielleicht auch später noch existent ist. Es gibt die Episode, als Michael Bach mit einem Zug nach Prag fuhr und mit so einem Kippenkorb voll Instrumenten vom Zoll inspiziert wurde und er den doch etwas verwunderten Zöllnern jedes Einzelinstrument vorspielte, sodass sie ihm dann doch glaubten, er ist jetzt kein Schmuggler. Ne? Das ist wahr, da war ich dabei. Ich kenne das ja nur als Geschichte. Wie war es gewesen? Die Zöllner haben natürlich gesagt, das sind Historien, Sachen aus dem Museum geklaut, haben die vermutet. Und dass Michel die verkaufen wollte in dem Land, wo wir gerade hin wollten, ich weiß nicht, war es jetzt Bulgarien, Ungarn, Rumänien. Und dann hat er gesagt, nein, das sind keine Instrumentalien aus irgendwelchen Museen, das habe ich alles selbst gekauft und selbst gebaut. Ich kann es beweisen, indem ich darauf was ihnen vorspiele. Ne? Und da haben die gesagt, bitteschön. Und dann haben die ein Gratiskonzert gekriegt von einer ganzen Stunde, so, bis er alle Instrumente durch hat. Dann haben sie gesagt, okay, packen Sie ein, Sie dürfen weiterfahren. Und der Zug hat auf euch gewartet oder habt ihr den nächsten Zug genommen? Wir mussten leider den nächsten Zug nehmen, aber wenn man 4-6 Wochen Urlaub hat, ist das nicht so schlimm. Okay, wir nehmen den nächsten Tippelklimper-Song hier rein, die Cantigas Nummer 58. Oh, aus Tippelklimper hervorgegangen sind Bands wie Corvus Corax, Tanzwut, The Inch, The Buggle de Bales, Grüß August und andere. Tippelklimper war vorher eine sehr wilde Band mit russischer, bulgarischer Folklore und anderem im Repertoire, eigentlich nicht zu bändigen. Und das klingt natürlich jetzt alles etwas musikalischer. Viele Satzgesänge sind zu hören. Zwischendurch ist aber auch mal ein Stück etwas, was in der Musik unüblich ist. Vielleicht hören wir dann nachher noch was davon. Jetzt, Christian, noch einmal die Frage. Du als Bandleader, wie hast du das damals empfunden, junge Leute auf den Weg zu bringen, auf eine bestimmte Richtung, wo du vielleicht selber noch nicht richtig wusstest, wohin wird es gehen oder wie wird es enden? Ja, da kann man ja einfach nur sagen, Mut voran, drauf und dran. Es ist was Interessantes, was ansteht und wir machen das jetzt einfach. Es lag in der Luft, es gab natürlich Korrespondenzen, wie zum Beispiel, dass parallel dazu, dass wir uns für diese Musik interessiert haben, plötzlich ein Forschungsprojekt da war in der DDR, sich um alte historische Instrumente zu kümmern. Zum Beispiel, welcher Dudelsack wurde mal auf diesem Territorium gespielt und war leider ausgestorben? Wie kann man das vielleicht rekonstruieren? Ne? Das wäre dann ohne uns vielleicht im Museum gelandet, aber mit uns wurde das natürlich auch dann gleich gespielt. Sobald man uns ließ, etwas auszuprobieren, haben wir das gemacht. Es gab ja da in Potsdam, das handelt sich ja hauptsächlich um das Terrain Potsdam und Berlin, durchaus auch eine Sympathisantenszene, will ich mal sagen. Wo habt ihr euch getroffen? In Cafés, Kneipen? Oder? Ja, natürlich, ja. Cafés, Kneipen, Hermannswerder. Auch in Babelsberg bei der Kirche hatten wir Räumlichkeiten, die wir nutzen durften. Also da gab es eigentlich überhaupt keine Probleme, weil alle das irgendwie, die mit Kultur zu tun hatten, schon interessant fanden. Ne? Gesagt haben, macht, haben uns Mut gemacht, probiert aus. Es gibt's noch nicht, was Neues, das ist toll. Nun, dass es da vielleicht ein Vakuum gab, dass es diese Klänge, dass diese Klänge halt lange nicht gehört wurden, ist das auch möglich? Oder? Ja, ja. Aber ich glaube, es spielt auch eine Rolle, Potsdam als Kulturstadt, die war einfach offen für sowas. Ne? Obwohl man dort natürlich lieber gesehen hätte, wenn wir alle Querflöte gespielt hätten und Barockmusik gemacht hätten. Aber das war natürlich eine etwas eindimensionale Interpretation der Kultur. Ne? Kulturlandschaft. Gut, wir würden als nächstes die Merseburger Zaubersprüche von der CD Ante Caso Peccati einblenden. Und du, nachdem die Band geendet hat, spielst das dann noch mal auf den Doppelsack, okay, ganz live hier. ist halt fertig wieder des Glänzchen Prophezei. Die alten Zauberlieder erstehen mir aufs Neu. Ich wandere durch Weiten, nah auf Nebeltau und Licht, die Elfenschemen gleiten in mein Traumgesicht. Zeit. Mit Rot und weißen Weinen bin ich zum Trost bereit. Auf altbewegter Welle, auf Lilienbebeschwan, feuchten Morgenhelle, meine vorbestimmte Bahn. Das war jetzt ein Potpourri aus den Merseburger Zaubersprüchen und dem Zauberlied. Und Christian hat jetzt nochmal seine Dudelsack-Version dazu live. Friedwandl live im Studio. Es gibt Vormacher, Christian, und es gibt Nachahmer. Die gab es in der Mittelalterszene auch, oder? Na klar. Wir waren die sogenannten Trendsetter, die was Neues initiiert haben. Und da kann man die Uhr nachstellen. Da kommen ganz viele, die gerne Musik machen wollen. Soll man ja auch gar nicht abwerten. aber keine Idee haben, was wollen wir denn eigentlich spielen. Und da hört man dann mal so Bands wie Tippelklimper, oh, das ist eine gute Idee, das machen wir auch. Und da gibt es dann nur zwei verschiedene Arten von Bands, die sich dazu bekennen oder die, die behaupten, sie hätten das alles erfunden. Aber das macht das Leben bunt. Und wenn wir jetzt mal eine Feier machen, rückblickend, dann kommen sie alle, dann kommt das ganze Volk. Weil irgendwie verbindet diese Musik dann auch alle, die damit was zu tun hatten. Wir hätten jetzt noch eine hübsche Band, die du hier mitgebracht hast. Ja. Das war Piepentiet. Das ist eine Band, die wieder zurückgegangen ist zu den Anfängen, also wo wir uns ja auch zu bekennen, Augenweide, war die erste deutsche Band oder Musikgruppe, die mittelalterliche Renaissance-Elemente, Texte aufgenommen hat, mit Rockmusik teilweise verbunden hat, die also schon Vorläufer waren, also frühe Leute, die das schon ausgelöst haben in Deutschland, dass man sich wieder mehr für diese Musik interessiert. Wir hätten jetzt einen Titel von Neidhardt von Reuenthal oder mittelalterliche Rüventhal hieß genau. Der. Ist der schon aufgelegt? Den wird jetzt, ja. Der wird jetzt eingespielt. Seinen Schaft, auf dir hat verstochen. Vor dem Walde auf dem Plan sieht man wünniglich ins Dahn. Lichtelblüme wohlgetan, der hat nicht gebrochen. Gar besonder durch ein Wunder, solches Wunder ich vernahm. Mann und Frauen, ihr sollt schauen in den Auen ohne Scham. Des lichten Maienschar, Staat bekleiden, Purpurfahr, junge Maiden nehmet wahr, bleibet unversprochen. Freudenwald, freudig beide jung und alt, geinden süßen Maien, trostig vor der Frauen Mien, mit ihr wollt ich fröhlich sehen, und winget mich ein ander Pien, dass ich nicht mag gereihen. In der Wiese ich nur kries, also ließ es licht ich nach, und verborgen alle Morgen in den Sorgen ich versmach. Meine Frau, die ist so her, spricht, ich tu ihr Leid und sehr, zwar ich diene nimmer mehr, es geht an ein Zweien. Neidhardt von Reuenthal ist ein Nachfolger von Walter von der Vogelweide, sozusagen die nächste Generation. Und Neidhardt gilt als ziemlich bissig, während der edle Vogelweide ja sich so als der super edle gefühlt hat, hat er sich durchaus von diesen jungen Rotzer ins Feld schlagen lassen zum Teil. Die Themen sind dieselben geblieben, also dieses Frühlingslied, also dieses Winterbeklagungslied hat Walter auch zuhauf geschrieben. Jetzt kämen wir nochmal zu den Vorbildern Augenweide. Da gibt es einen Titel auf der CD, die wir gerade gehört haben, das Badelied, ne? Badehaus. Badehaus. Ist mir ein Graus, doch ich geh ins Badehaus. Um im Bade zu verweilen, muss ich nun von dannen eilen. Zupf mit Wollust meinen Bart, meinen Körper will ich kühlen. Wonnen ganz besonderer Art kann man nur im Wasser fühlen. Der Therme angelangt, wirkt mein Wams mir abverlangt. Allerliebste Zuckerdinger schneiden Nägel mir vom Finger. Eine andere frisch und fein stutzt den Bart mir und die Haare und lässt sie vergessen sein. All die vielen Hungerjahre. Dicker Mensch mit Fett betalgt, mir die Hinterbacken walkt. Man bestreut mich mit Puder, setzt mich in den Badezuber. Heißes Wasser gießt man nach und die Haut zeigt Krebsesröte. Au, schrei ich und weh und ach, man kocht mich wie eine Kröte. Alles überstanden, ist der Körper fast zu Schanden. Doch dann kommt der Teil der Freude, gern nicht dran, ein Wort vergeude. Man bringt Schinken, Sülze, Speck, Wein und Bier und auch Liköre, Brot und Kuchen und Gebäck. Das nicht etwa mir zu Ehren, nein, das muss bezahlt sein. Schinken, Sülze, Bier und Wein. Auch der dir fast brach die Knochen und ich tat wie Schinken kochen. Alle, die musst du bezahlen, sogar der Mägde Freundlichkeit. Teuer sind die Badequalen, schrecklich ist die Reinlichkeit. Die nächste Band ist Piepentit. Wo kennst du die her? Ja, das ist eine Band, die so befreundet ist, so persönlich aus dem Berliner Raum. Und die mal den anderen Weg gegangen sind, das waren alles, die hatten alles irgendwelche Berufe, aber haben in der Freizeit gerne musiziert. Und die haben dann so 10, 15 Jahre lang immer gespielt und gespielt, bis sie dann so gut wurden, wie man es jetzt auf der CD hören kann. Da hören wir Totus Florio, einen Titel, genau, den ich von Tippelklimber auch noch kenne, ne? Ja, das ist ein Standard geworden inzwischen. Aus der Camino Burana. Genau. Aber umgesetzt von Tippelklimper für die Straße. Also eine volkstümliche Variante. Genau, in der Brachialversion. Okay. Thank you. Also das sind jetzt letztendlich Standards geworden in der Mittelalterszene. Gibt es da noch mehr davon? Zum Beispiel gibt es da auch noch den Totentanz. Den würden wir jetzt noch bringen. Gibt es ansonsten noch Titel, die dir einfallen? Gibt es auch die Geschichte hinter dem Titel. Castus von Corvus Corax fand das zu gruselig, den Namen, und hat dann eine Zeit lang unter dem Titel Kindertanz angekündigt. Ja, das ist ja noch gruseliger. Totentanz als Kindertanz. Ne? Also die kann man Kinder. Nichts machen. Ne? Man muss das so nennen, wie es heißt, und so spielen. Ja. Während, ich meine, wenn die Toten tanzen, klappert es ein bisschen. Aber ansonsten ist das ja nicht so schlimm. Eigentlich ist das doch ein sehr fröhliches Zeichen, dass die, selbst ja, die Toten dann noch. Totentanz war dazu da, um den Tod zu überwinden und sich zu freuen mit denen, die die Pest überlebt haben. Allen zusammen, haben alle zusammen getanzt. Da gibt es ja noch das Pestlied. Das bringen wir dann in der dritten Sendung. Den Standard, der mir selbst aus der Feder entwichen ist, irgendwann. In einer unberechenbaren Sekunde. Nee, da gibt es den Dudelsackspieler. Reifenteufel. Reifenteufel, Nicole Reifenteufel. Aber das, die nächste Sendung, ihr müsst dranbleiben, liebe Hörer, an euren mittelalterlichen Radioapparaten. Übrigens, zwei der Mikrofone mussten ausgetauscht werden hier im Studio. Die hat voll entschärft durch den Dudelsack. Oh. Aber das, wenn wir den Geldkoffer finden, der in irgendeinem der Leipziger Kabaretts rumliegt, dann können wir uns selbst vier Mikrofone leisten, wenn du dann nochmal zum Dudelsack greifst. Und jetzt kommt der Totentanz. Genau. Christian, der Dudelsack. Es gab in der DDR doch ein paar versteckte Exemplare, abgesehen von der Folklore-Szene, die ja auch Anfang der 80er Jahre begann, ihr Wirken aufzuzeigen, gab es in Seifen so ein heimliches Folkfestival, und da hatten so ein paar Opis noch ein paar Dudelsäcke im Wohnzimmer an der Wand hängen, aber die Lunge war inzwischen so schwachbrüstig, dass sie sich weigerten, die nochmal in Betrieb zu nehmen. Und da seid ihr dazugekommen. Genau. Wir waren total neugierig. Es gibt doch noch Dudelsäcke auf dem Territorium der damaligen DDR. Und dann haben wir festgestellt, in dem Ort Seifen in der Niederlausitz, dass die nur noch an der Wand hingen. Da waren wir natürlich ein bisschen traurig und haben dann gefragt, könnt ihr die nicht noch mal runternehmen und noch mal spielen? Wir würden so gerne wissen, wie die klingen. Nee, das geht leider nicht mehr. Die hängen da jetzt schon ein paar Jahre und unsere Puste ist auch nicht mehr und so weiter. Das war nicht möglich, aber wir haben es mitgenommen und haben dann gesagt, dann müssen wir eben Dudelsack spielen und die Tradition fortsetzen. Und das wurde wieder total anerkannt von den Leuten dort in dieser Gegend, ne? Wir wurden dann zu den Lieblingen dieses kleinen Festivals gewählt und waren natürlich total stolz, ne, dass wir eine alte Tradition wieder aufgegriffen haben und da weiterführen konnten. Das ist eine kleine Episode, die jetzt einfach mal aufzeigen soll, wie schnell eine Tradition verloren geht oder auch wie schnell man sie wieder ausbuddeln kann. Bevor wir zum nächsten Titel kommen, Adoramus et Tippelklimper. Adoramus ist eine polnische Band und ihr habt in Polen eigentlich ein Chor, ne? In Kostrzyn Aufnahmen gemacht und du hast erzählt, dass du Angebote hattest, in Polen bei einer Rockband Dudelsack zu spielen? Ja, wir haben uns dann ein bisschen mehr dafür interessiert, was ist in Polen da so los? Und die Polen sind ja sehr, sehr gesellig, sehr kontaktfreudig. Da wurden wir auch ganz schnell rumgereicht. Wir hatten auch ganz viele Fans für unsere Musik, ne? Und dann haben wir eine ziemlich berühmte Band dort aus Polen auch kennengelernt. Der Name? Der Quartett Jorgi. Und da haben wir gefragt, was ist denn Jorgi? Was bedeutet das? Und da haben die uns erklärt, das war ein Spielmann. Die haben es wirklich so genannt, ein Spielmann, ein polnischer Spielmann im Mittelalter. An diese Tradition wollten sie anknüpfen. Ne? Da hättest du also den mittelalterlichen Spielmann gegeben, was dir ja eigentlich ganz gut zu Passe gestanden sie hätte. Sie hatten keinen Dudelsackspieler. Warum bist du nicht in Polen geblieben? Ja, das ist eine interessante Frage. Okay. Aber das hat dann wieder mehr mit den Frauen zu tun und da möchte ich jetzt nicht so. Nee, wir reden heute nicht mehr drüber, da hören wir nicht mehr auf der Fall. Wir da hören jetzt wir den Titel. Genau. Thank you. Tippelklimper in Polen mit Adoramus, dem Chor. Umbruchszeiten. Umbruchszeiten war eigentlich von der Rockmusik zum Mittelalter, beziehungsweise zur Folklore. Man hat also, die Rockmusik hat neue Sounds eingebracht. Man hat sich dann sozusagen in den Effekten gesteigert, wurden immer mehr. Und irgendwann gab es die Sehnsucht, dann doch die Instrumente mal wieder pur zu hören, und man verfiel auf alte Instrumente. Das war die Stunde der Folkloreszene und speziell des Mittelalters. Nun, die nächste Umbruchszeit ließ nicht lange auf sich warten. Das kam dann kurz vor der Wende oder mit der Wende. Da kamen die ersten Manager, oder kamen da keine, oder... Die kam gleich nach der Wende. Die kam gleich. Was haben die Manager gewollt von euch? Also die haben gesagt, ihr seid toll, ihr macht eine schöne Musik, aber demnächst ist die Tendenz, die Folklore wieder mehr mit der Rockmusik zu verbinden. Und vor allen Dingen die Mittelalter-Folklore ist sehr interessant für die Rockmusik, daraus eine Fusion zu machen. Und wollt ihr das machen, dann würden wir das für euch organisieren. Ihr braucht nur machen, was wir sagen, und dann werdet ihr viel, viel Geld verdienen. Man sieht ja, wie reich du geworden bist, Christian. Ne? Ja, weil es zu dumm war. Ich habe gesagt, nee, das will ich eigentlich nicht. An der Stelle können wir nochmal einhaken. Du mit deinen vielen CDs, die du nicht aufgenommen hast. Was ist das CD-Fasten? Welche Bedeutung hat das für dich? Also ich hatte mich nun einmal aufs Mittelalter eingelassen, und was ich mache, das mache ich richtig. Und im Mittelalter gab es das alles nicht. Es gab keine Tonträger, es gab keine CDs, es gab nur die mündliche Überlieferung und das mündliche Weitergeben. Und ich wollte wissen, unbedingt, inwiefern das heute noch möglich ist. Und wenn ihr es wissen wollt, müsst ihr mich fragen, was daraus geworden ist. Gut, ich habe dich gefragt. Wir hören jetzt nochmal Tippelklimper aus der CD Spielleut Freud und Leid. Wie dann Vegies oder so ähnlich, wahrscheinlich Ungarisch. Wie dann Verdiisch. Ah, ja, doch Ungarisch, gut. Ja. Aber interessante CD. Thank you. Da haben wir ja doch noch Glück, dass ich ein paar CDs mit Aufnahmen von dir und deiner Band wahrscheinlich eher aus der Zukunft in die Gegenwart geschmuggelt haben. Wir hätten dich jetzt nochmal live hier im Studio mit Dudelsack und einen kleinen Hinweis auf die dritte Mittelalter-Sendung, dann mit den Bands, die doch wahrscheinlich vielleicht doch öfter mit dem Manager gesprochen haben, so genau wissen wir es nicht, das steht auf den CDs nicht drauf. Jetzt haben wir nochmal Fried Wandl, den Erfinder der Mittelalterszene, den Poeten, den Texter, Theoretiker, der mit der Laute oder eigentlich eher mit der Gitarre als Liedermacher angefangen hat und jetzt im Dudelsack hängen geblieben ist, wenn man so will. Hier live im Studio, er bläst schon auf. Irgendwann ist der Ballon voll. Sie hörten Liederszene Mittelalter Teil 2. Noch eine wichtige Vorankündigung zu dem Mittelalterroman überhaupt. Er heißt Suditschka und erscheint im Dresdner Buchverlag zur nächsten Buchmesse in Leipzig. Da gibt es Signierstunden und Lesungen. Autor ist natürlich unser Beulenspiegel Dieter Kalka. Geboten wird finsterstes Mittelalter, 8. Jahrhundert. Méditons, c'est presque antiquement. Tritonus oder Theophala von der Murkelei werden dazu Dudelsackieren. Oder wie heißt das auf Hochdeutsch? Il coupe le chagrin des chèvres. Am 20.11. um 20 Uhr kommt dann Lautpoesie mit Karl-Heinz Heidegge. Am 22.11. um 18 Uhr Leipziger Liederszene Teil 4 mit Sachsen-Diva Katrin Tröntle. Und die Buchpremiere vom Beulenspiegel Linchen ist am nächsten Dienstag am 14.11. um 19 Uhr in der Praxis Logos in den Wiederbach-Passagen in Connewitz.